noch gut den Tag, als euer großes Glück zerbrach und meine heile Welt in tausend Scherben lag. Ich weiß noch gut, wie keiner von euch mehr ein Wort zum Abschied fand und ich wie falsch gestellt sprachlos in der Mitte stand. Doch ich hab gespürt, eines Tages gibt's für uns bestimmt eine zweite Chance. Alles nochmal, alles von vorn, der ganze Wahnsinn hab ich mir geschworen, war im Leben nicht umsonst. Ich will das alles nochmal, alles von vorn, haben uns selbst im Chaos nie verloren, jedenfalls niemals total, auf keinen Fall. Ich weiß noch gut den Tag, als ich für mich beschloss, alles von